Hörverstehen, Teil 2. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie schon einmal im Dunkeln zu Abend gegessen? Im Restaurant Sinnesreise ist genau das möglich. Bei mir am Telefon ist heute Uwe Eder. Er ist Betreiber des ersten Dunkelrestaurants hier in Wien. Guten Tag, Herr Eder. Was erwartet die Gäste, wenn sie einen Tisch in ihrem Restaurant reservieren? Hallo. Unser Motto ist Licht aus, Sinne an. Bei uns essen sie im Dunkeln. Indem wir komplett auf alle visuellen Reize verzichten, wollen wir unseren Gästen ein ganz bewusstes Erlebnis der Sinne ermöglichen, bei dem das Essen in den Fokus der Wahrnehmung gerückt wird. Aber man sagt doch, das Auge isst mit. Ja, das stimmt. Aber wenn wir sehen, was wir essen, ist unsere Wahrnehmung schon allein durch die optische Vorgabe beeinflusst. Ich sehe Guacamole und weiß, wie sie schmeckt. Fehlt der visuelle Reiz, wissen wir vielleicht nicht direkt, ob es eine Guacamole ist. Aber dadurch, dass die Geschmäcker intensiver wahrgenommen werden, können wir einzelne Gewürze, Zutaten und Aromen erkennen. Besonders interessant ist, dass die Vielfalt der Aromen vor allem über die Nase wahrgenommen wird. Man schmeckt also mit der Nase? Zum Großteil ja. Man kennt das ja. Wenn man erkältet ist und Schnupfen hat, dann schmeckt man viel weniger. Ja, das stimmt. Und wie wählen die Gäste ihr Menü? Die Gäste können bereits bei der Reservierung aus unseren Menüvorschlägen wählen. Wer sich überraschen lassen möchte, kann aber auch erst im Restaurant aus einem vegetarischen, einem veganen und zwei Fleisch- bzw. Fischgerichten wählen. So ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Beilagen bleiben aber immer geheim, um das Geschmackserlebnis zu intensivieren. Das klingt sehr spannend. Und wie läuft ein Abend im Restaurant ab? Wir empfangen die Gäste im Foyer. Dort werden alle Lichtgegenstände wie Handys, Feuerzeuge oder beleuchtete Armbanduhren abgegeben. Dann geht's in die Dunkelheit. Jeder Tisch hat eine eigene Servicekraft, die die Gäste zum Tisch führt und bedient. Apropos Personal. Sie sind selbst blind, Herr Eder. Erklären Sie uns, wie funktioniert das Kochen und Bedienen im Dunkeln? Für blinde Menschen ist es völlig normal, sich ohne die Augen zu orientieren. Alle, die bei uns arbeiten, sind selbst blind oder sehbehindert, sind also die Experten und Expertinnen. Für die sehenden Gäste ist es natürlich sehr ungewohnt. Daher bekommen sie von uns Tipps und Hinweise, wie sie sich im Dunkeln orientieren können. Was für Tipps sind das? Um sich im Dunkeln zurechtzufinden, sind das Hören und vor allem der Tastsinn wichtig. Wenn die Gäste Platz genommen haben, können Sie mit den Händen den Tisch ertasten. Sie fühlen die Tischkante und den Abstand zum Sitznachbarn oder zur Sitznachbarin. Die Position des Essens auf dem Teller wird wie auf einem Ziffernblatt einer Uhr erklärt. Also zum Beispiel, das Fleisch liegt auf 9 Uhr. Ah, das ist gut. Ich hätte an die Himmelsrichtungen gedacht. Ja, das haben wir am Anfang auch so gemacht. Aber wussten Sie eigentlich, wie viele Menschen Ost und West verwechseln? Wenn Sie dann doch das Fleisch statt der Kartoffeln erwischt haben, waren Sie völlig verwirrt. Mit der Uhr klappt das besser. Verstehe. Und was sagen die Gäste nach einem Besuch? Wie ist das Feedback? Wir bekommen immer wieder zu hören, dass das Essen in der Dunkelheit ein ganz neues Erlebnis ist und es den Gästen Spaß macht, auch andere Sinne mal intensiv zu nutzen. Für uns sind auch immer die Gespräche am Tisch sehr interessant und lustig. Fast immer sprechen die Gäste nämlich nur über ihr Essen. Es gibt selten andere Gesprächsthemen. Wie meinen Sie das? Die Gäste tauschen sich natürlich aus und raten oder spekulieren, was sie auf dem Teller liegen haben. Nach dem Essen erzählen die Gäste, welche Speisen sie vermutet haben, und das Servicepersonal löst dann auf. Auch hier bleibt das Licht aus. Manchmal kommen die Gäste gar nicht aus dem Staunen raus. Das klingt wirklich nach einer tollen Erfahrung. Das besondere Genusserlebnis beim Essen im Dunkeln ist das eine. Das andere ist sicherlich, dass unsere Gäste einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie es sich anfühlt, nichts zu sehen. Ich denke, dass diese Erfahrungen auch dazu beitragen können, Vorurteile gegenüber blinden Menschen abzubauen. Das ist wahr. Herr Eder, vielen Dank für das Gespräch. Ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer jetzt Lust auf einen Besuch in Ihrem Restaurant bekommen haben. Ja, gern. Wir freuen uns über jeden Besuch. Es gibt übrigens jetzt am Wochenende zum Valentinstag ein Spezialdinner, das sogenannte Blind Date Menü. In unserem Restaurant ist das natürlich nochmal etwas ganz Besonderes. Das stimmt. Na dann, liebe Hörerinnen und Hörer, Reservierungen können Sie telefonisch oder über die Webseite tätigen. Alle Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.